So kam Wotan sehr bewegt bei Frigga an. Sie wussten, dass alles immer von Neuem beginnt mit dem Tode des Sohnes, mit der Ermordung Baldurs. Also ergriff Frigga die Initiative und reiste bis zu den Grenzen Asgards, alle lebenden Wesen aufsuchend, die Riesen und die Alben, die sichtbaren Wesen, die Tiere, Pflanzen und Steine, und ließ sie schwören, dass sie Baldur niemals Schaden zufügen würden. Und alle haben geschworen, denn alle liebten den jungen und leuchtenden Gott. Nun konnte Frigga wieder glücklich zu den Asen zurückkehren, um ihnen die gute Botschaft mitzuteilen. Die Asen waren froh darüber und umringten Baldur. Einer sagte: »Erlaube uns festzustellen, ob der Eid wahrhaftig ist, ob nichts dir schaden kann.« Sie warfen Lanzen, Pfeile und große Felsblöcke gegen ihn, doch alles fiel zu Boden, bevor es ihn erreichte. Das Holz und der Stein hielten somit ihren Eid. Baldur lächelte. Die Götter tanzten froh um ihn herum und sangen: »Baldur ist gerettet und das Reich Asgard auch.« Baldur war die schwarze Sonne und die Asen die Sterne jenes anderen Firmaments von Asgard. Sehr viel später sollte derselbe Tanz erneut von Krishna, dem blauen Gott, dem achten Avatar des Vishnu, mit seiner geliebten Radha in den Gärten von Vrindavan aufgeführt werden. Der Tanz sollte Raslila heißen. Die Asen glaubten, dass man damit den alten Himmel, die alte Sonne und ihr festes, ewiges, unbewegliches Licht gerettet habe, denn Baldur würde diesmal nicht sterben. Jedoch, da war noch Loki, der in einer Ecke der Wälder Asgards hockte und fühlte, wie der Neid ihn verzehrte. Loki war immer ein Unglücksverursacher. Er konnte seine Gestalt nach Belieben verändern. Sich in eine Greisin verwandelnd, ging er zu Frigga und sagte: »Glaubt ihr wirklich, dass Baldur unverletzt bleiben wird? Es ist nicht so.« Die Göttin Frigga antwortete: »Ich habe das Gelöbnis aller sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Ihre Ehre heißt Treue.« Die Alte wollte sich humpelnd entfernen, doch Frigga hielt sie auf. »Bleib! Was kann Baldur verletzen? Etwa die Mistel?« Dieser Name entschlüpfte der Göttin unbewusst. »Ja«, sagte die Alte wie zu sich selbst, »die Mistel«, und entfernte sich schreiend: »Habt Acht! Habt große Acht!« Doch die Göttin Frigga sprach: »Die Mistel hat nicht geschworen, weil sie keinen Eid leisten kann. Sie kann nicht von alleine bestehen. Sie lebt nur vom Baum.« Damit beruhigte sie sich und bat die Asen, das Fest fortzusetzen. Abseits, zurückgezogen neben einer Steineiche, befand sich der blinde Höder. Er konnte an dem Spiel der Asen nicht teilnehmen. Nun hörte er eine Stimme, die ihm ins Ohr flüsterte: »Armer Höder, vielleicht möchtest du an der Feier zu Ehren Baldurs teilnehmen?« »Ich bin blind«, sagte Höder. Aber die Stimme fuhr fort: »Du kannst. Ich bin ein Freund von Frigga, die dir diesen Pfeil sendet, damit du ihn abschießt. Ich werde dir die Richtung angeben und du wirst es tun.« Der Pfeil war von Loki aus der Mistel gemacht worden. Er übergab ihm Höder und half ihm, den Bogen zu spannen. Dann zielte er auf Baldur. Der Blinde schoss den Pfeil ab, der das Herz Baldurs durchbohrte. Die Götter fielen neben ihrem Sohn nieder. Baldur war tot. Ein dunkler Vogel flog krächzend über ihre Köpfe hinweg. Es war Loki, der wieder einmal seine Gestalt verändert hatte. Aber sein Gekrächze hörte man nun nicht mehr. Über Valhalla ist es dunkel geworden. Die Götter sagen: »Unsere Pfeile waren es nicht. Wir haben Baldur nicht getötet.« Höder ruft aus: »Mein Pfeil war es auch nicht.« Wer hat nun in Wahrheit Baldur getötet? In den unendlichen Zeiten wiederholt sich alles. Es hat ihn der Neid getötet, der Hass, den sein Licht und seine Größe herausforderte, sogar unter den Unsterblichen. Es hat ihn die Blindheit ermordet, angetrieben von einer dunklen Macht, die sich verändert, verwandelt, die von dort kommt, wo die Blinden sie nicht entdecken können. Nicht einmal die hyperboreischen Götter werden es wissen, weil es ihnen an List und Bosheit fehlt, um durch die vielerlei Masken sehen zu können. Was ist mit Loki geschehen? Wie war es möglich, die Seinen zu verraten? Obwohl auch er ein Ase ist, hat er Baldur ermorden können, trotzdem er wusste, dass damit die Zerstörung seiner Welt und seine eigene beschleunigt würde. Es ist das unergründliche Mysterium des weißen Verrats. Loki ist von einer noch dunkleren Macht außerhalb seiner selbst gesteuert worden. Wenn wir diese Macht auch Ideo-Variation nennen würden, um auf einen Wechsel hinzuweisen, der von etwas Unsichtbarem hervorgerufen wurde, so werden die Ideen auch nicht von den Viras erzeugt, noch weniger von den menschlichen. Sie kommen aus einem unbekannten Bereich außerhalb Asgards, außerhalb des Eies von El-Ella und El-A-El. Wohl wissend, dass ihr Verrat die Katastrophe über das Asgard des Dritten Reiches, die Zerstörung und Teilung Deutschland und die Verunreinigung der überlebenden arischen Rasse bringen würde, haben die preußischen Generale und sogar die SS den Führer verraten, dem sie Treue geschworen hatten. Denn ihre Ehre hieß Treue. Auch du, Loki, oh Loki. Wotan unterbrach endlich das Schweigen, in das er versunken war, rief Hermod, den Boten der Götter, und sprach zu ihm: Hermod, steige auf mein Pferd, spring auf den Rücken Sleipnirs und reite zum Reich Muspelheim. Dort wirst du Baldur finden, bitte darum, dass er uns wiedergegeben wird, denn er gehört nicht in jenes Reich. Und Hermod nahm Wotans Pferd und ritt während 9 Nächten, genauso lange wie Wotan am Stamme des Baumes Yggdrasil hängen musste, bis er die Runen fand. Immer weiter abwärts ritt Hermod, der Götterbote, über dunkle Wege bis in das Reich der Toten, das Muspelheim.